Landes vom Weineschwert durchbohrt. Die Lüge gedeiht, des Volkes Seele verdorrt. Das Land der Dichter und der Denker, geschunden und missbraucht. Anstand, Mut und Ehre gegen Feigheit eingetauscht. Deutsches Volk, wo ist dein Stolz? Wann wirst du es?